Damit aber haben wir bereits den Bereich der Völkerwanderung längst durchschritten. Es bleibt noch übrig, den Blick auf die Westgoten zurückzulenken, deren Schicksale wir nach der Niederlage bei Volon verlassen haben. Der Schwerpunkt ihres Reiches liegt fortan in Spanien, die Hauptstadt ist seit Teudes Toledo. Die Westgoten vermögen sich erfolgreicher als die Ostgoten gegen die Byzantiner zu behaupten, die ihnen Spanien wieder entreißen wollen. Diese haben dabei in einem katholisch gewordenen Teil des Volkes eine traurige Stütze. In diesem Kampfe zeichnen sich die Könige Agila 549 bis 554, Ricaret 586 bis 601, Sisibut 612 bis 620 und Swintila 621 bis 631 aus. Die Westgoten machen sich in seinem Verlaufe zu Herren der Halbinsel. Den Griechen, die schon unter Justinian an der Küste Fuß gefasst, bleibt nichts. Innere Streitigkeiten, besonders im Königshaus, trüben das Bild der westgotischen Geschichte. Wenige ihrer Könige sind eines natürlichen Todes gestorben. Dabei aber wächst die Macht des Adels und das Reich wird schließlich ein Wahlreich, abhängig von der Laune und Berechnung der mächtigen Adelsfamilien. Dazu gesellt sich die große Macht der Kirche, seit die Westgoten unter Ricaret zum Katholizismus übergegangen sind. Auch jüdische Einflüsse machen sich breit. Seiner uralten Art gemäß drängt sich das Judentum überall im Gotenreich vor, richtet das Land durch seinen Wucher zugrunde, um dann leidenschaftliche Anklagen zu erheben, als sich die Westgoten zuerst unter Sisibut dagegen zur Wehr setzen. Immer wieder muss die empörte Bevölkerung die Eindringlinge zurechtweisen. Die Westgoten verlieren, seit sie Katholiken geworden sind, durch Vermischung mit der romanisierten Bevölkerung Spaniens ihr Volkstum. Es ist ein langsamer, aber unaufhaltsamer Untergang. Innerer Verfall, der durch die Macht des Adels herrschenden Unfrieden, Verfallserscheinungen auch, die sich aus dem Reichtum, Großgrundbesitz und dem Wohlleben ergeben, machen das einst so mächtige Reich, das sich aller Feinde, auch der Franken, so tapfer erwehrt, sturmreif, wenn ein unerbittlicher Eroberer an seine Pforten pocht. Dieser Feind sind die Mauren, die eben damals die Weltmacht des Islam aus Nordafrika, das sie den Oströmern entrissen haben, nach Spanien branden lassen. Durch einen Verräter begünstigt, durch die Juden in das Land gelockt, dringen sie unter ihrem Feldherrn Tariq über das spätere Gibraltar in das Land ein, dessen König Roderich eben erst durch eine ungeheure Gewalttat an seinem Vorgänger Witika zur Macht gekommen ist. In der entscheidenden Schlacht bei Xeres de la Frontera 711 sollen dem Westgotenkönig die Angehörigen des grausam misshandelten Witika im kritischsten Augenblick die Hilfe versagt haben. Die Mauren siegen, sie erobern Toledo und die anderen festen Plätze. Mit dem Reich der Westgoten in Spanien ist es aus. Nur Reste des Volkes halten sich in den unzugänglichen Berglandschaften von Kantabrien, Asturien und dem Baskenlande. Nach langen Jahrhunderten treten sie wieder hervor und siegen über ihre maurischen Feinde. Längst aber sind sie da ein romanisches Volk, die Spanier, geworden. Nordische Rasse hat auch hier, wie im Falle der Entstehung des italienischen Volkes durch langobardisches Blut, den Grund zu neuer geschichtlicher Bildung gegeben, die leider nichts mehr mit der deutschen oder germanischen Geschichte zu tun hat, unserem Volkstum vielmehr restlos verloren gegangen ist. Wir schließen die Geschichte dieser wild bewegten Zeit. Die Reichsgründung der Franken, auf der sich ohne schwere Erschütterungen lange Epochen aufbauen, gehört nicht mehr hierher. Die Franken sind eigentlich als Volk kaum gewandert. Die Völkerwanderung ist vorweg Schicksal der Ostgermanen, und zwar ein tragisches. Denn nur die Westgoten sind am Ende dieser Zeit noch als Volk da. So hat gerade der Teil der Germanen, der erst spät mit der antiken Welt in Berührung getreten ist, die Tat des Sturzes des Imperiums auf sich genommen um dann unter seinen Trümmern begraben zu werden, da es nicht gelang, auch Konstantinopel das Schicksal von Rom zu bereiten. Die Ostgermanen, zahlenmäßig kleine Völkerschaften und durch die zahlreichen Kriege fortgesetzt geschwächt, rückten mit ihren Reichen und ihrer blühenden Heldenkultur in den Brennpunkt der römischen Macht. Als sich dann das Ostreich erneuerte, mussten seinen ersten Stoß die Vandalen tragen, die ihm restlos erlegen sind. Die Ostgoten aber wehrten sich über 20 Jahre und brachen, selbst unterliegend durch ihren Widerstand, seine Hauptwucht. Nach ihrem Untergange war auch das Byzanz Justinians nicht mehr fähig, gegen die übrigen Germanen erfolgreich vorzugehen. Das Schicksal des Weströmischen Reiches blieb besiegelt, als die Langobarden den Oströmern das so mühsam eroberte Italien zum größten Teil wieder entrissen. Auf den Trümmern des Universalreiches aber vermochten nun die bodenverankerten Westgermanen ihre Zukunft, die Zukunft des Abendlandes, aufzubauen. Die Völkerwanderung hallt als gewaltigstes Erlebnis des Stolzes, des heldisch Errungenen und heldisch Verlorenen, der Siegerlust und Herrscherfreude, als Erlebnis von Glück, Leid und Zorn in der Erinnerung der Germanen durch Jahrhunderte fort. Die schwer auf Erden gerungen und ihr Blut im Kampfe vergossen, sind im Walhall der Heldensage und des Heldenliedes zur Unsterblichkeit gelangt. Eine Reihe von einzigartigen Reckenbildern, der düstere Ermerich, den die Sänger zum Inbegriff des grausamen Regenten gestalten, der unbezwingliche Dietrich von Bern mit seinem Kranz von trotzigen Helden, der Hunnenkönig Etzel mit seinem Hof, an dem der vertriebene Dietrich Aufnahme findet, der König der Burgunder Gunther mit seinen Brüdern, mit dem trotzigen Hagen, dem liederfrohen Volker. Und das Schicksal vieler Recken der großen Zeit in eine Gestalt gegossen ist, der starke Siegfried, der deutschen Sage sonnigster und hinreißendster Held. So leben die großen Helden einer längst vergangenen Zeit in unseren Sagen weiter, für jeden Deutschen einmal in seinem Leben Gefährten, die ihm raunen und raten, dass der Welt größtes Heldentum heißt. Ein Augenblick ist der Tod, aber der Nachruhm währt ewig.